WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu dem, was wir Ihnen und uns in diesen Nach-Ostertagen hier im Hörspiel schenken. Eine Woche Liebe nämlich. Und da geht es heute um Martha, die völlig zurückgezogen in dem Haus ihrer verstorbenen Eltern lebt. Sie zwingt ihre jüngere Schwester Ophelia, zu ihr zurückzukehren. Die weigert sich zunächst, doch schließlich gibt sie dem unerbittlichen Drängen der Schwester nach. Zusammen mit ihrem geliebten Narciso zieht Ophelia wieder in das elterliche Haus. Narcissos Leidenschaft aber scheint die Geschwister zu entzweien. Narziss und die beiden Schwestern. Von Rafael Angel Erra aus dem kostarikanischen Spanisch, übersetzt von Jörg Tezeli von Rosador. Regie Dieter Karls. Ophelia und Martha, das sind übrigens Renate Schröder und Monika Bleibtreu, die vor fast genau 10 Jahren gestorben ist. Lebt gemeinsam, altert gemeinsam, sterbt gemeinsam. Auch ich habe begonnen, in diesem Haus zu sterben, wo alles tot ist. Ich erzähle es dir jetzt, Mama. Denn du wolltest immer, dass Martha und ich alle deine Wünsche erfüllen. Und ich hoffe, dass es mir wenigstens in dieser Nacht gelingt, in der ich dir meine Schuld bekenne. Danke für die Heimkehr, Ophelia. Bedanke dich nicht bei mir. Ich wollte dich sehen. Schwester, ich bin gekommen, um dich hier herauszuholen. Mein Platz ist in diesem Haus und es ist auch deiner, Ophelia. Du bist blass, Martha. Du alterst. Dein Blick verliert sich in den Bildern an den Wänden. Du musst dich von dieser ungesunden Umgebung losreißen. Durch dein Fortgehen ist in unserem Haus ein alter Kummer wieder zum Leben erwacht. Geh weit fort von hier, wo keine Magnoliendüfte schweben. Ich kann nicht fortgehen. Du musst dich entscheiden. Es hängt nur von dir ab. Nein, Mamas Stimme verbietet es mir. Ich sehe dich schon unter den Gespenstern umgehen, die hier durch alle Winkel kriechen. Warum kehrst du nicht zurück, um hier zu leben, Ophelia? Gemeinsam waren wir glücklich. Gemeinsam haben wir dieses Haus zum Leben erweckt. Der Garten blühte. Es war Licht. Wir strickten und sprachen mit Tränen in den Augen von der Vergangenheit. Kehr ohne Narziss zurück. Lass ihn im Halbdunkel, so wie er jetzt ist, wie ein toter Gegenstand. Hast du etwa die Worte unserer Mutter vergessen? Lebt für immer lebt hier, für immer meine Töchter. Meine Töchter, wenn uns die Stunde der Trennung schlägt und ihr nicht mehr auf mich hören müsst, bleibt zusammen, bewahrt die Erinnerungen, rettet unser Erbe, versucht, euch der Leidenschaften zu enthalten. Altert gemeinsam. Sterbt gemeinsam. Dieses Haus ist eure Zuflucht gegen die Rachsucht. Ophelia, bleib hier. An meiner Seite, damit wir glücklich sein können. Sag, was hast du, Schwesterchen? Du bist ganz starr. Mich bedrückt eine Schuld. Eine Schuld? Ja, Gott verzeih mir, aber ich muss es dir sagen. Wir haben am Willen unserer Mutter Verrat begangen. Das ganze Haus drückt mir die Schläfen zusammen. Das Murmeln des Gartens. Martha. Das Knarren des Fußbodens, Papas Stock. Martha. Der ängstliche Gruß der Tagelöhner, das Wiehern der Pferde. Martha, liebe Martha, glaubst du nicht, dass du übertreibst? Ich wollte ein Leben führen, wie jeder andere Mensch. Dein Platz ist hier. Du hast kein Recht, mich anzuketten. Nennst du die Liebe zu diesem Haus Ketten? Man liebt nicht jemanden, um ihn zugrunde zu richten. Dein Platz ist an meiner Seite. Mein Platz ist bei Narziss. Dein Platz ist bei unserer Mutter, die zu uns spricht. Und möchtest du, dass wir unser Leben unter Gespenstern, glanzlosen Fotografien und verfaulten Magnolien vergeuden? Komm zurück, Ophelia. Komm bitte zurück. Noch fühle ich große Zärtlichkeit. Du liebst mich nicht. Beruhige dich, ich habe dich gerne. Erhalten wir unsere Beziehung, liebe Martha. Wir könnten noch glücklich werden. Ophelia, spürst du es nicht? Auf unserem Leben lastet der Wille der Familie. Mama flüstert. Ihre Stimme ist kein Sturm, aber sie schüttelt uns. Dieses Haus verwirrt dich. Bleib, Ophelia, bleib bei mir. Teilen wir das Haus, die Erinnerungen, das Schicksal. Aber komm allein. Ohne Narziss. Vergiss dieses tote Ding, das uns aus dem Halbdunkel ansieht. Deine Schwester hat recht. Was sagst du? Mein Gott. Es ist an der Zeit, es zu akzeptieren, Ophelia. Deine Schwester hat recht. Wir werden hier leben. Wie? Wir werden in diesem Haus bleiben. Wovon sprichst du? Wir werden deiner Schwester Gesellschaft leisten. In diesem Moment sah ich Narziss im Halbdunkel versteckt. Hörte die dunkle Stimme. Diese schwere und ferne Stimme. Ich hatte Angst. Eine flüchtige, wirre Angst, an die ich mich später im Nebel der Reue erinnern sollte. Wir blieben. Ich wusste nicht, ob ich Widerstand leisten sollte. Ich fühlte mich von neuem in den Sümpfen des alten Hauses treiben, zwischen Schreien und Befehlen, die es noch immer wie Windstöße durchdrang. Narziss hat nie seine zurückhaltende Art verloren, die mich beunruhigte, seit wir uns eines fernen Tages meiner Kindheit zum ersten Mal im Hausflur trafen. Er kam unerwartet. Schloss ich mit Vater ein und ging dann fort, ohne sich zu verabschieden. Seine Besuche hinterließen eine Spur des Schweigens. Er sprach nicht. Martha mied ihn. Du, Mama, erwähntest ihn nie. Aber eines Tages, als die Jahre vergangen waren und ich mich noch mit seltsamer Neugier seiner erinnerte, sandte er mir einen Brief, in dem 5 Worte standen. Ich möchte dich sehen, Ophelia. Ich antwortete ihm nicht. Ophelia, ich möchte dich sehen. Ich antwortete ihm mit keiner einzigen Zeile. Wenngleich ich über mich selbst staunte, denn auch ich begehrte, ihn zu sehen. Und so geschah es. Denn eines Sonntagnachmittags kam er unvermutet, während ich Blumen im Garten pflückte. Gefallen dir die Magnolien? Narziss? Gefallen dir die Magnolien? Ja, sie gefallen mir. Ihr Duft verwirrt mich. Aber wozu bist du gekommen, Narziss? Ich möchte dich wiedersehen, Ophelia. Ich möchte dich oft sehen und gemeinsam mit dir den Duft der Magnolien einatmen. Lieben wir uns heimlich, Ophelia. Erfreuen wir uns allein unserer Leidenschaft. Ophelia! Narziss ist gekommen, Martha! Ophelia! Narziss ist hier! Erinnerst du dich an ihn? Erinnerst du dich an Narziss? Ophelia! Komm ihn begrüßen. Er ist gerade gekommen. Ich möchte nicht mit ihm sprechen. Warum, Schwesterchen? Narziss ist ein alter Freund des Hauses. Adieu, Ophelia. Narziss. Adieu, Ophelia. Ich komme ein anderes Mal wieder. Vergiss ihn, Ophelia, vergiss ihn. Warum hast du mich so angeschrien? Du musst ihn für immer vergessen. Du bist blass geworden. Schrecklich blass. Nach diesem Besuch verfiel Martha in Traurigkeit. Aber ich dachte heimlich weiter an Narziss und stellte mir vor, was er mir sagte. Lieben wir uns heimlich, Ophelia. Erfreuen wir uns allein unserer Leidenschaft. Das Haus begann mir weh zu tun. Wenn Martha mit mir sprach, war es deine Stimme, Mama, die mir Vorwürfe machte. Mama spricht zu uns. Lebt gemeinsam, altert gemeinsam, sterbt gemeinsam. Ich hingegen habe dir ein Leben voller Lust versprochen. Und du bist nach dem Tod deines Vaters mit mir geflohen, um dich von den Familiengespenstern zu entfernen, ohne zu ahnen, dass du nach kurzer Zeit zurückkehren würdest. Die Rückkehr vereinte uns drei. Das Haus verschlang uns mit dem Hunger seiner Nächte voller dürrem Laub. Das Haus verschlang uns mit den Gebeten Marthas, welche die Abende im Garten zwischen den verfaulten Magnolien betend verbrachte. Lebt gemeinsam, sterbt gemeinsam, vergib uns unsere Schuld, altert gemeinsam, bitte für uns Sünder, sterbt gemeinsam, geheiliget werde dein Name, sterbt gemeinsam. Martha leidet. Wovon sprichst du? Deiner Schwester geht es schlecht. Meiner Schwester geht es gut. Sie strickt, sie liest, beschäftigt sich in der Küche. Martha leidet. Ihr fehlt nichts. Glaubst du? Geh sie suchen. Sie ruht auf der Terrasse. Nachts liest sie in der Bibliothek. Du täuschst dich. Warum bestehst du darauf, in ihr eine Kranke zu sehen? Gestern kniete sie stundenlang unter dem Regal mit den Familienreliquien. Ich habe den Betstuhl von Blut gereinigt. Seit Wochen trennt sie am Morgen wieder auf, was sie in der Nacht strickt. Am Sonntag weinte sie alte Kleider streichelnd auf dem Dachboden. Du hast gesehen, wie sie verfällt. Ophelia, statt sich zu unterhalten, beschränkt sich deine Schwester darauf, mit erloschenen Augen umherzugehen und verbringt die Stunden auf der Terrasse beim welken Garten. Am Montag kam sie fast nackt aus ihrem Schlafzimmer. Wer weiß, welche Gebete über die Unschuld psalmodierend. Narziss mied das Haus seit jenem Nachmittag, an dem er mir sagte, dass meine Schwester krank geworden sei. Er kam in der Nacht und ging früh. In seinem Gesicht hatte sich ein Lächeln eingegraben. Ich widmete den ganzen Tag meiner Schwester. Wir frühstückten gemeinsam. Wir aßen gemeinsam. Wir beobachteten uns. Ihr Aussehen hatte sich verändert. Martha strahlte eine blasse und traurige Schönheit aus, die ein wenig sinnlich war. Sie erinnerte mich an die Sanftheit ihres Gesichtes in der Kindheit. Manchmal musterten wir uns unabsichtlich und unsere Augen füllten sich mit Tränen. Sie spazierte im Garten, den Körper von Traurigkeit verschleiert, oder sie versank, die Lippen zusammenpressend, in den dunklen Sesseln in der Bibliothek. Martha schwieg und schwieg, bis sie eines Tages das Schweigen brach. Ophelia, hast du unsere melancholischen Nachmittage vergessen? Warum lässt du unsere unglücklichen Erinnerungen nicht ruhen, liebe Martha? Nachdem uns Vater mit dem Stock geschlagen hatte. Nach den Schlägen liefen wir zum Rondell mit den blauen Glockenblumen, um uns zu schaukeln. Wie viele Nachmittage weinten wir auf der Schaukel mit den weißen Sitzen. Unser Vater war sehr jähzornig. Mutter kam uns trösten. Manchmal, manchmal. Wenn sie sich nicht am Fenster zeigte, um uns mit leblosen Augen anzusehen. Der Garten bot uns kleine Freuden. Wir pflückten Blumen, schaukelten uns. Singe, Mädchen, singe, lass das Weinen, Singe, Mädchen, singe, damit du glücklich bist. Singe, Mädchen, singe. Narziss bedrängt mich. Wie? Narziss verfolgt mich. Ich verstehe dich nicht. Narziss kommt nachts in mein Zimmer. Weißt du, was du da sagst? Er beobachtet mich lange. Das bildest du dir ein, Martha. Gestern Nacht liebkoste er mich. Du hast Fieber. Er glaubte, ich schliefe und liebkoste mich. Das sind Fieberfantasien. Du musst dich trennen. Mich von Narziss trennen? Entferne ihn aus diesem Haus, bevor er uns beide zugrunde richtet. Schweig, Schwester. Schweig im Namen Gottes. Narziss will uns zugrunde richten. Ich kann dir nicht mehr sagen. Wirf ihn hinaus, bevor es zu spät ist. Wirf ihn hinaus. Martha, erbarme dich. Unsere Mutter will, dass wir gemeinsam und ohne Rachegedanken leben. Unsere Mutter will, dass wir gemeinsam sterben, um uns zu retten. Martha. Narziss wird uns vernichten. Mit dem Ausdruck des Entsetzens lief Martha zu der Stelle, wo sich vor Jahren die Schaukel mit den weißen Sitzen hin und her geschwungen hat. Narziss glühte in jener Nacht. Seine Umarmung hatte ungekanntes Feuer. Zuerst berührten meine Hände deine Haut. Dann liebte ich dich mit der Zunge, während du vor Glut im Körper vergingst und zittertest. Danach schlug ich meine Nägel in deinen Rücken. Ich küsste deine Augen. Ich kaute deine Haare. Was Martha dir sagte, ist Wahnsinn. Hast du gehorcht? Martha bildet sich ein, dass ich sie verführen will. Hast du gehorcht? Sie bittet deine Mutter um Verzeihung. Warum bittet sie um Verzeihung? Sie ist krank. Kann sein. Deine Schwester spricht mit den Schatten. Kann sein, aber warum hast du gehorcht, Narziss? Deine Schwester weint und lächelt. Gestern habe ich zum dritten Mal Blutflecken auf dem Betstuhl gesehen. In dieser Nacht fühlte ich zwischen Albträumen und wollüstigen Qualen ein seltsames Erbarmen für meine Schwester. In dieser Nacht habe ich wieder meine Nägel in dich geschlagen, dir sanft in die Haut gebissen und dir die Haare gekaut. In den darauffolgenden Tagen wurde Martha schöner und trauriger. Im Halbdunkel strickend verbrachte sie die Stunden. Manchmal ging sie in den Garten hinaus und seufzte mit trockenen Augen. Eines Nachmittags, als sie auf dem spitzenbesetzten Bett saß, sprach sie zu mir: Mama warnt uns immer wieder. Beruhige dich, Schwester. Sag Narziss, dass er gehen soll. Die Stimme unserer Mutter täuscht sich nicht. Beruhige dich, du bist müde. Mama weiß es. Schlaf, Schwesterchen. Ruh dich ein wenig aus. Mutter hat es mir gesagt, es ist etwas Schmutziges. Sprich nicht weiter. Dieses Haus ist voller Sünden. Ich will nichts mehr hören. Gestern Nacht hat er mich wieder bedrängt. Schweig! Narziss hat die Spitzen dieses Bettes befleckt. Er hat mir das Kleid zerrissen. Er hat seine Nägel in mich geschlagen. Berühre meine Wunden. Halt den Mund, Martha! Ach, wie mich seine Kraft schmerzte. Sag diesem Mann, dass er gehen soll, Ophelia. Sag ihm, dass er uns verlassen soll, bevor dieses Haus zusammenstürzt. Martha! Warum hast du den Arm erhoben? Ich... Es war nichts. Doch, du hast den Arm erhoben, wie Papa. Es war nichts. Ich habe es dir schon gesagt. Ich vergesse Vaters Gesichtsausdruck nicht, wenn er uns ohrfeigte. Er schrie nicht, er redete nicht, mit den Augen sagte er nichts, aber er presste die Lippen zusammen. Du tust dir weh, Martha, und du tust mir weh. Dieses Haus wird untergehen. Gute Nacht, Martha. Ruh dich aus. Wirf ihn hinaus. Deine Fantasien machen dich krank. Du musst dich beherrschen. Verlass ihn. Meine Schwester... Verzichte auf ihn, Ophelia. Sag ihm, er soll gehen. Warum fürchtest du ihn, Martha? Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. In In dieser Nacht liebte mich Narziss wieder wie ein Besessener. Er leckte mir die Haut, entzündete mein Fleisch, badete mich in lauwarmem Speichel, schrie schrecklich. Ich erzählte ihm von Martha. Wir müssen fortgehen, Narziss. Meine Schwester ist durch unsere Gesellschaft verrückt geworden. Es wäre besser, wenn wir sie alleine ließen. Wir können sie nicht im Stich lassen. Warum sagst du das? Ohne dich würde sie mehr leiden. Mit uns fühlt sie sich elender. Du kannst sie nicht allein lassen. Meine Schwester hat Erinnerungen. Sie sieht Gespenster. Fotografien sprechen zu ihr. Martha braucht dich. Ich will fortgehen. Ihre Leiden sind vorübergehend. Ich kann nicht länger hier bleiben. Mit deiner Hilfe kann sie gesund werden. Kümmere dich um sie. Erfinde Zerstreuungen für sie, Ausflüge. Versuch, mit ihr zu sprechen. Leiste ihr an ihren einsamen Nachmittagen Gesellschaft. Verpflege sie. Kleide sie an. Ich tat es. Ich leistete Martha an ihren einsamen Nachmittagen Gesellschaft. Aber ich erzeugte nur Missverständnisse. Meine Anstrengungen, ihr zu helfen, meine Geduld, meine heimliche Verzweiflung verwandelten sich in ihren Augen in ein Spiel geheimen Einverständnisses mit Narziss. In ihrem mutlosen Gesicht las ich, was sie dachte. Ihre Blicke enthielten einen schweren, tränenlosen Vorwurf. Meine Sanftheit erdrückte sie wie ein Verbrechen. Martha, lass mich. Du brauchst mich. Der Tag ist schon zu Ende. Martha, ich will dir helfen. Narziss richtet mich zugrunde. Immer haben wir zusammen geweint. Manchmal waren wir zusammen auch glücklich. Narziss hat mich vernichtet. Und du vernichtest dich durch ihn. Martha, du hast nur mich. Wir müssen zu deiner Rettung zusammenarbeiten. Rühr mich nicht an. Sieh mich an. Umarme mich. Es dämmert schon. Die Dämmerung bricht herein. Weine in meinen Armen. Bade mich in Tränen. Der Tag geht zu Ende, Ophelia. Siehst du nicht, dass der Tag zu Ende geht? Lass mich dir helfen. Ich kann dein Leben sein. Es ist schon spät. Die Nacht bricht herein. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Martha. Liebe Martha, meine Schwester. Die Nacht sinkt herein. Die Nacht sinkt herein. Sie richtete kein Wort mehr an mich. Viele Tage lang vertiefte sie sich in ein Mysterium monotoner Stimmen. Sie bewegte sich fieberhaft, wühlte in alten Kleidern, die sie zusammen- und auseinanderfaltete, um sich unermüdlich an- und auszuziehen. Sie versenkte sich wieder in die Einsamkeit der Gebete, ging die alten Gartenwege entlang, blieb bei dem Rondell mit den blauen Glockenblumen stehen, betete, seufzte, sprach mit dir, Mutter. Am Ende schloss sie sich nackt und in weiße Spitzen gehüllt in ihr Zimmer ein, das sie nie mehr verließ, bis wir sie in ein Sanatorium brachten. Der Stock des Vaters stieß heulend auf den Boden, während in der Ferne Pferde wieherten. Erinnerst du dich daran, Ophelia? Das dürre Laub des Gartens, von der nächtlichen Brise fortgeweht, knisterte an deinen Schläfen. Das Haus begann dir Schmerz zu bereiten. Mutters Stimme wiederholte in dem kummererfüllten Haus immer wieder: Lebt gemeinsam. Altert gemeinsam, sterbt gemeinsam. Ich wälzte mich im Bett, wie an den fernen Nachmittagen, an denen mich unser Vater mit dem Stock schlug und du uns, Mama, schweigend ansahst. Die Hunde der Nacht bellen. Meine erloschene Kraft, meine bleichen Wangen erfüllen dich mit Traurigkeit. Narziss bleibt viele Tage lang fern und du, liebe Ophelia, verbringst mit angespannten Muskeln deine unendliche Schlaflosigkeit auf dem Kissen. Die Hitze erstickt dich und dich erstickt der Schrecken der Erinnerung. Denn es gibt viele Schmerzen, die du nie vergessen wirst. Meine Liebe zu Narziss hatte sich auf dem Begräbnis von Vater entschieden. Bis zu diesem Tag hatte die Erinnerung an ihn das beunruhigende Verlangen in mir geschürt, unsere Begegnung im Garten zwischen Magnoliendüften zu wiederholen. Und an jenem Tag sprach er mir am Sarg unseres toten Vaters von Liebe. Ich bin an deiner Seite, Ophelia. Hörst du mich nicht? Hörst du ihn nicht, Ophelia? Narziss spricht zu dir. Du wohnst im Begräbnis bei, niemand sieht dich weinen, als du dich beim Sarg niederbeugst. Der Weihrauch heftet sich mit dem Klang der Glöckchen in dein Gedächtnis. Das dumpfe Echo der Gebete murmelt. Narziss! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Narziss, rufst du, erschüttert durch die Stimmen eines Chores, der im Seitenschiff weint. Und dann wird das ewige Leben kommen. Wenn dieses falsche, vergängliche Leben des Fleisches endet, von ihm nur der Staub bleibt, der Rauch, das Nichts. Narziss steht bei der Bank an deiner Seite, Ophelia. Er streift dich leicht. Brüder, diese unbeständige Welt wird nur eine kurze Episode in der Ewigkeit sein. Hörst du ihn nicht, Ophelia? Narziss spricht zu dir. Ich drehte mich allmählich um. Ich sehe dich an, Narziss, und ich zittere. Ich sehe dich an, Ophelia, und du zitterst. Die Lichtstrahlen fallen auf einen Kranz weißer Rosen. Ihr Duft erfüllt dich, obwohl er fern ist. Der Sarg wird hochgehoben, Gestalten nähern sich, sie umarmen uns. Auf den Vorhof fällt eiskalter Sprühregen, es regnet auf dem Friedhof. Ich werde dich lieben, Ophelia, damit du mich mit Schmerzen liebst. Das Wasser sammelt sich im Grab, in das die Handvoll Erde fällt, die der Totengräber hineinwirft. Während du in deinem Kummer diese Stimme hörst. Wir werden uns lieben, Ophelia. Ich werde dich lieben, damit du mich mit Schmerzen liebst. Denn ich habe dich gerade im Geheimnis des Weihrauchs und des Schmerzes besiegt. Brüder, fürchtet die Täuschungen dieser Welt, damit ihr Gott nicht fürchten müsst. Der Regen verursacht heftigen Schüttelfrost, der dir den Rücken zerschneidet. Jetzt drücke ich dir die Hand, Ophelia. Diese Hand wird ein Feuer auf deinem Körper sein, während dein Vater von nun an verlassen in der Erde der Toten liegt. Was sagst du, Narziss? Und du dich freust, seinen Stock in derselben Grube begraben zu können. Sag das nicht, Narziss. Und des Heiligen Geistes. Nachdem er Martha ins Sanatorium gebracht hatte, kam und ging Narziss nach seiner alten Gewohnheit, aber ohne ein Wort zu sagen und ohne sich mir zu nähern. Er bewegte sich gleichgültig durch das Haus, wie ein Gespenst aus vergangenen Zeiten, das wieder sein früheres teilnahmsloses und kaltes Gesicht annimmt. Ich begann zu stricken. Mein Körper war erschöpft. Früher las ich. Jetzt zog ich es vor zu stricken. Ich spazierte lange, lange Stunden durch den verlassenen Garten. Wenn ich das alte Rondell mit den blauen Glockenblumen wiedererkannte, presste sich mir das Herz in Erinnerungen zusammen. Narziss sagte eines Nachts, sein Stillschweigen brechend zu mir: Ophelia, du bist schöner geworden. Du bist von einer blassen und traurigen Schönheit. Ich sah ihn hypnotisiert an. Ophelia, deine Schönheit ist melancholisch und ein wenig sinnlich geworden. Du erinnerst mich an die Sanftheit deiner Schwester in der Kindheit. Du bist krank. Was sagst du? Du bist krank wie deine Schwester. Wovon sprichst du, um Gottes Willen? Deine Stimme hat sich verändert. Meine Stimme ist dieselbe geblieben. Es ist deine Schwester, die spricht. Ich flecke ihr Angedenken nicht. Du bist nicht Ophelia. Was? Du heißt Martha. Alles verwirrte sich. Ich fiel in eine stille, gefühllose Mattigkeit. Ich empfand nichts. Ich war nicht ich. Ich war nichts. Ich rief mir den Stock unseres Vaters ins Gedächtnis. Ich hörte die Stimme von dir, Mutter. Lebt gemeinsam, starbt gemeinsam. Und ich sah eine leere Schaukel, die unter welken Glockenblumen hin und her schwang. Narziss liebkoste mich in jener Nacht. Ich liebkoste dich grob. Ich verletzte dir die Haut mit den Nägeln. Ich zerriss dein Kleid. Wie dich meine Kraft schmerzte. Ich spazierte im Garten umher. Die Schatten wurden dichter und die Stimmen stärker. Ich versank in den Sessel. Ich fuhr fort zu stricken. Und vielleicht betete ich auch, wenn ich den Staub von den Familienbildern wischte. Narziss bedrängte mich weiter. Gestern habe ich den Betstuhl von Blut gereinigt. Ich habe dich nackt durch das Haus laufen sehen. Du trägst den Wurm des Wahnsinns im Körper. Der Schmerz drückte mir auf die Knochen wie eine Offenbarung. Narziss hatte mit meiner Hilfe die Seele meiner Schwester zerstört und wiederholte nun mit mir seine minutiöse Zerstörungsarbeit. Als Narziss nach seiner langen Abwesenheit in unser Leben eintrat, war es für unsere Rettung bereits zu spät. Auch ich habe begonnen, in diesem Haus zu sterben, wo alles tot ist. Ich erzähle es dir jetzt, Mama. Denn du wolltest immer, dass Martha und ich alle deine Wünsche erfüllen. Und ich hoffe, dass es mir wenigstens in dieser Nacht gelingt, in der ich dir meine Schuld bekenne. Narziss sagte mir, dass er von unserem Blute sei. Er sagte mir, dass er in uns Schwestern den Geist unseres Vaters strafen wollte, der auch seiner war und uns überall ansieht. Siehst du nicht, wie seine Augen vor Wut und Schuld traurig werden? Die Augen unseres geliebten Vaters? Siehst du nicht, wie seine Augen vor Wut und Schuld traurig werden? Die Augen unseres Vaters, rief mir Narziss, bevor er für immer fortging, zum letzten Male zu. Mit seiner mächtigen Stimme, mit diesem unerbittlichen Familienlächeln, das auf allen Bildern erscheint. Siehst du nicht, wie seine Augen vor Wut und Schuld traurig werden, die Augen unseres geliebten Vaters? So war es, Mama. Ich bekenne es dir jetzt. Während das dürre Laub über die Terrasse kriecht. Und auch ich ziehe mir das Kleid aus. Denn ich muss auf der Suche nach der Unschuld nackt und für immer das Halbdunkel dieses Hauses durchstreifen. Das war Narziss und die beiden Schwestern von Rafael Engel Erra, aus dem kostarikanischen Spanisch übersetzt von Jörg Tezeli von Rosador. Es sprachen Ophelia Renate Schröter, Martha Monika Bleibtreu, Narziss Friedhelm Petok, Mutter Christa Strobel, Priester Ernst August Scheppmann. Komposition der Autor, technische Realisation Werner Jäger und Dieter Stratmann. Regie Dieter Karls, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1992.